Die Bestie stirbt. Von Lothar Kittstein und Hüseyin Michael Cirpici. Regie: Hüseyin Michael Cirpici. Parvus. Weißt du noch? 1917. Zürich. Weißt du noch? Wie Lenin mit den 32 Revolutionären in den Zug stieg. Parvus. In den Diplomatenzug. Vorhänge zugezogen. Weißt du noch? Dein Zug hat immer Vorfahrt. Zürich. Offenburg. Du hast den Zug bezahlt. Du Prachtkerl. Mannheim. Frankfurt. Du hast Lenins Zugfahrt eingefädelt. Hast die Deutschen draufgebracht. Du klügster Kopf. Berlin. Der beste Theoretiker. Der beste Journalist. Nach Dänemark. Erinnere dich. Nach Trelleborg. Und weiter. Frauenschwarm. Hans Dampf in allen Gassen. Stockholm. Weiter. Wie du wolltest. Weiter. Nach St. Petersburg. Nach Russland. Um die Bestie zu töten. 1917. Ich bin dieser Zug. Ich bin der Zug, der über Russland rollt. Und Bäume knacken unter meinen Rädern. Und Paläste stürzen ein. Ich atme Rauch und Feuer. Und der Sturm bricht los. Die Bestie stirbt. Psst. Leise. Das da. Ja, das ist er. Clara Zetkin. Aber wieso schläft er? Das ist Kautsky. Leise. Ganz schön jung. Karl Kautsky. Helfand. Was für ein blöder Name. Psst. Wer hat ihm denn gesagt, dass er auf meinem Schreibtisch schlafen soll? Er sieht ja halb verhungert aus. Zerlumpter Riesenkerl. Da laufen ja die Parteigenossen weg vor Angst. Wo kommt er her? Zürich. Nein, ich meine... Aus Odessa. Hat in Zürich Volkswirtschaft studiert. Ein Monster aus Sibirien? Das soll mein neuer Redakteur sein. Idiot. Odessa liegt nicht in Sibirien. Ich nehme ihn. Nein, er schreibt für mich. Ich habe ihn hier gefunden. Aber er schläft hier. Auf meinem Tisch. Was hat er da? Mein Buch. Hol's raus. Das ist mein altes Buch. Na, hol's schon raus. Ich bin nicht krank. Es ist nur so, dass ich... die Dinge, die noch kommen werden, vor mir sehe. Der wacht noch auf. Sei vorsichtig. Es ist nur, dass mein Herz auf etwas wartet. Guck dir das an. Und es weint. Es wimmert. Schluchzt. Und schmerzt. Gedichte von Schewtschenko. Wie ein Kind, das nichts zu essen hat. Mein Herz. Total zerfleddert. Die Gedichtleserei muss er sich abgewöhnen, wenn er bei uns bleiben will. Der bleibt nicht lange in Stuttgart. Von dem hörst du noch. Der ist was Besonderes. Das soll er sich mal abgewöhnen, wenn er für mich schreiben will. Er ist in Deutschland jetzt. Gedichte. Kann auf Probe bleiben, ja? Und runter. Im Schreibtisch. Sag ihm das. Warte nicht auf gute Zeiten. Warte nicht auf deine Freiheit, denn sie schläft. Zar Nikolaus sang ihr das Schlaflied. Willst du diese kranke Freiheit wecken? Hey! du Riesenvieh. Dann muss jeder sich den Vorschlaghammer nehmen. Scharfe Äxte. Und dann fangen alle an. Genug geträumt, es gibt hier Arbeit. Diese Freiheit aufzuwecken. Denn sonst schläft das gottverdammte Ding noch bis zum jüngsten Tag. Die Herren dieser Welt bauen Paläste. Essen haben wir für dich. Kirchen bauen sie. Und jede Menge Arbeit. Helf Hand! Beten ihren Kaiser an. Den Zar. Wach auf, du fettes Untier aus dem Osten. Den Betrunkenen. Und schlag dir dein Gedichtbuch aus dem Kopf. Du brauchst einen neuen Namen. Helfhand. Unser Proletariat hier lacht sich tot. Wir haben 1891 und in Stuttgart gibt es viel zu tun. Wach auf! München, Juli 1902. Mein sehr verehrter Maxim Gorki, vielleicht haben Sie von mir gehört. Ich trete seit 11 Jahren journalistisch dieser verschlafenen Partei, die hierzulande revolutionär sich nennt, in ihren deutschen Hintern. Und nein, nochmal, ist zu arrogant. Also, München, den 2. Juli 1902. Verehrter Gorki, sicher haben Sie noch nie von mir gehört. Das stimmt. Vielleicht hat er ja, wer weiß. Servus. Herr Gorki, den Kapitalismus stürzen, gut und schön. Das kostet aber leider Geld, nicht wahr? Mein Vorschlag? Ihnen fehlt in Deutschland ein Verlag. Ich gründe gerade einen. Das Theater kenne ich gut. Servus. Ja, das stimmt ja gar nicht. Ich habe ja keine Ahnung. Also, ich schreibe... Lügster Kopf. In Deutschland kennt sich keiner besser mit Theater aus als ich. Und wenn Sie bei mir Autor werden, bringe ich Sie groß raus, Herr Gorki. Antwort bitte hier nach München. Danke. Revolutionärer Gruß im Juli 1902. Ihr künftiger Verleger, Pavus Dr. Helfand. Trotzki meint, ich war der klügste Kopf der Zweiten Internationale. Chauvinist. Politischer Falstaff. Ich war Idol der Frauen. Pavus. Ja, die mochten mich. Den Drecksack. Und den Waffenschmuggler mochten sie. Der in Konstantinopel Banken gründete. Am Himmel über der Türkei steht meine große Hand. Es regnet Geld für die Türkei aus meinen Banken. Auf die kleinen braunen Männchen, die nach oben sehen und voller Ehrfurcht flüstern. Und dann senkt sich meine segensreiche Hand auf diese große Stadt hinab. Konstantinopel 1915. Und sie greift sich einen kleinen deutschen Diplomaten und sie hebt ihn hoch und flüstert ihm was zu und setzt den kleinen deutschen Diplomaten sanft, ganz sanft, in das Büro von seinem Chef in der Gesandtschaft. Und er sagt zu ihm: Herr Zimmer. Herr von Wangenheim. Setzen Sie sich. Der Weltkrieg tobt. Ein Dr. Helfand. Nie gehört. Der Krieg, der zieht sich. 1915. Die Deutschen brauchen deine Hilfe. Nennt sich Parvus. Parvus? Winzling? Mhm. Dr. Parvus. Israel Lazarevich Helfand. Er ist riesig. Und... Was sagt Ihr großer Winzling Zimmer, was für uns so wichtig sein soll? Ich bin Sozialist. Er ist stinkreich. Kein Mensch weiß, wie der zu dem Geld kam. Er sagt, er sei der Todfeind unseres Kaisers. Und ich müsste mich doch freuen, dass das Deutsche Reich im Krieg verblutet. Den Typ soll ich treffen, Zimmer? Hören Sie zu. Mit einer Front im Osten. Wir haben ihn aus Preußen ausgewiesen. Einer Front im Westen. Sachsen hat ihn ausgewiesen, Bayern hat ihn ausgewiesen. Er ist heimatlos. Aber es ist mir scheißegal. Das stört ihn gar nicht. Gerade deshalb ist er einflussreich in den revolutionären Kreisen Russlands. Hören Sie zu. Er starrt mich an mit seinen großen grauen Augen. Tja, was biete ich wohl an? Habe ich Kontakte zu den Ukrainern? Den Tscherkessen? Den Kosaken? Den Armeniern? Georgiern? Du liebe Zeit, nationale Minderheiten? Wer braucht nationale Minderheiten? Was kann dieser fette Russe schon für Deutschland tun? Ich kann den Krieg für Sie gewinnen. Wollen Sie wissen, wie? Wie das zu machen wäre? Das riesige Gesicht ganz nah an meinem. Es ist Anfang 1915. Totenstill. Der Krieg, der zieht sich länger, als ihr dachtet. Ihr müsst Russland jetzt zum Frieden zwingen. Aber wie? Revolution. Der Sozialismus. Russlands Proletariat. Ich brauche nur 2 Millionen Mark. Der ist verrückt. Sie müssen in Berlin verlangen, dass man mich im Außenministerium empfängt. Der ist ja völlig durchgedreht. Das ist mein Angebot an Deutschland. Ich mache dieses Jahr noch die Revolution in Russland für nur 2 Millionen Mark. Unschlagbar billig. Herr von Wangenheim? Nur 2 Millionen? Und der Zar wird dieses Jahr gestürzt. Sie sollen ihn im Außenministerium empfehlen. Zugfahrkarte hat er schon. Die hat er schon? Berlin. Verdammt nochmal. Er fährt noch heute. Was? Sitzt schon im Zug. Im Zug? Verdammt. Verdammt nochmal. Dresden im Dezember 1898. Wir teilen den Parteigenossen die Geburt eines kräftigen, lebensfähigen Staatsfeinds mit. Ich fand das... Bist du jetzt total bescheuert? Aber... Das ist unser Kind. Ja. Er kam zur Welt in Dresden... Trotzdem hat er keine Heimat. Ja, hat er nicht. Da bist du noch stolz drauf, oder? Nein. Du bist noch stolz drauf? Nein, ich... Mit uns ausgewiesen? Oh, wie toll. Denn wir sind Feinde der in Sachsen herrschenden kapitalistischen Ausbeuter. Ja. Und das Kind erziehen wir? Nein. Ja, gut, ich... Tun wir nicht? Ich streich den Satz. Ich kann ihn streichen. Er wird von uns als Kämpfer in den Reihen der sozialrevolutionären Armee erzogen werden. Streich ich. Im Kampf um die Befreiung... Ist gestrichen, ist schon gestrichen. Kampf um die Befreiung der Arbeiterklasse. Vom Joch des Kapitalismus wird er ein Vaterland auch für sich erringen. Ist gestrichen, alles was du willst. Chefredakteur. Es tut mir leid, ich hab doch... Chef, Drecksack bist du. Du dreckiger Verräter. Nimm ihn doch, wenn das so witzig ist. Aber viel Spaß. Du kannst... Tanja. Tanja! Tanja? Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Da ist ja gut. Das ist... Tanja, Hebamme warst du. Nur wer hilft mir bei der Geburt von meinem Kind? Wer holt das aus mir raus? Er greift tief in mich rein mit Händen, die aus Stahl gemacht sind. Und wer bläst in meinen Bauch mit Atem wie aus Feuer, dass es wächst und atmen kann? Mein Kind, das in mir selber wuchs, der Drachentöter. 1915. Sozialismus. Pavus. Juli 1915. Kopenhagen. Exzellenz. Die deutschen Diplomaten. Hochverehrter Bethmann Hollweg. Kopenhagen, 12.07.1915. Zimmer sagt... Es läuft hier wie am Schnürchen. Dr. Parvus hat, seit wir hier angekommen sind, schon 18 Leute angestellt. Sogar von Wangenheim gibt zu... Voll Freude. Parvus ist hier rastlos tätig. Habe ich die Ehre zu quittieren, dass mir heute Herr von Wangenheim 1.100.000 Rubel in Banknoten gab, die ich, wie ich sehr gern bestätige, zur Förderung des Aufstands in dem Zarenreich mit äußerstem Vergnügen nutzen werde. Und sein Netzwerk schmuggelt revolutionäre Schriften über Finnland illegal bis Petersburg. Herr Zimmer glaubt, die ganze Sache ist so absolut diskret, dass nicht mal die, die Parvus angestellt hat, merken, dass in Wirklichkeit das Deutsche Reich hinter seinen Firmen steckt. Das Zauberwort, ihr blöden deutschen Diplomaten, lautet Tarnung, sagt er. Import, Export. Fischfangrechte in der Nordsee. Unser Geld wandert in seine Unternehmen, die er gründet. Ausbeutung von Salzseen, Steinsalzlagern, Kupfer, Zinn. Und wenn er dieses Geld gewaschen hat? Wobei natürlich viel für seine eigene Tasche abfällt. Wird's in Russland für die revolutionäre Wühlarbeit benutzt. Er fährt eine Limousine. Kosten 170.000 Kronen. Meister der Verschwörung. Auffälliger geht's wirklich nicht. Die ganze Zeit sind 4, 5 hübsche Frauen bei ihm. Geniale Konstruktion. Manchmal 6. Er sagt mir, das Geheimnis ist Blondinen. Das ist das Geheimnis. Ich nehme nur Blondinen. Blondinen. Das Geheimnis lautet Massenstreik. Ganz einfach. Sprengstoff. Massenstoff. Streikgeld. Massengeld. Und Schulterschluss mit Türken. Massenschulter. Sprengstreik. Türkengeld. Die Flucht politischer Gefangener organisieren. Gleise sabotieren. Schultergeld. Und Massenspreng. Angeblich zu Jahresanfang 1916 Generalstreik. Und dann zünden wir die Erdölquellen an. Und Anfang 1916 sagt er, geht es los. Mir hat er gestern noch gesagt, hören Sie das, mein lieber Zimmer? Klingt wie eine stinknormale Schreibmaschine. Aber in Wahrheit ist es das Geräusch des Aufstands, der jetzt kommt. Der Tod der Bestie in Russland. Fertig. München im September 1904. Geliebter Gorki, Sie haben völlig recht. Ihr letztes Stück hat jeder nachgespielt. Wie hieß das blöde Ding noch? Nachtasyl. Nochmal. Mein guter Gorki. Papa, das verstehe ich nicht. Mein bester Trotzki. Guck dir deinen Jungen an. Organisation ist keine tote Schlinge, die man um die Massen wirft. Sie ist eine Hefe, die man in die Massen rührt, um darunter ein lebendiges Gewebe zu erzeugen, Trotzki. Papa? Sprich mit ihm. Wer glaubt, es käme nur darauf an, die Fäden in der Hand zu halten, um die Arbeiter zu kommandieren, hängt der Wahnidee an, sie zu regieren, wie nicht mal der Zar es kann. Wer glaubt das? Lenin. Wirklich gut gesagt von dir. Die Wahnidee. Also, mein guter Gorki, das Nachtasyl, mein lieber Gorki, riesiger Erfolg. Ganz prima. Und die Frage nach dem Geld, die Sie jetzt stellen, ist nur zu berechtigt. Nein, du gibst niemals etwas zu, du Idiot. Ist nicht berechtigt. Papa? Ja, was ist denn? Heißt der Trotzki wirklich Trotzki? Nein, natürlich nicht. Ich heiße ja auch nicht Parvus. Also ist es nur so ein Spiel von euch? Genau. Und wer gewinnt? Ich weiß noch nicht. Wir spielen noch. Ich weiß es nicht, okay? Die Frage nach dem Geld wäre berechtigt, Gorki. Wäre, wenn die deutschen Bühnen nicht so langsam zahlen würden. Nur Geduld. Das Geld läuft ein, ich sammle und dann gibt es bald auf einen Schwung die 180.000 Mark. Ich grüße aus dem schönen München im September 1904, gezeichnet. Papa? Große, graue Augen. Hier steht, lieber Trotzki, die Nationen haben ausgespielt. Es gibt nur noch den Weltmarkt. Weiße Haut, fast totenblass. Und dass bald der Weltkrieg kommt. Hast du ihn deshalb Lazarus genannt? Findest du das gut? Weil Trotzki schreibst du doch, der Weltkrieg muss jetzt kommen. Kämpfst du dann? Sieh deinem Jungen in die Augen. Nein, ich bin ja nicht verrückt. Aber du sagst doch zu Trotzki, Revolutionäre kämpfen. Ja, mit Worten. Kampf mit Worten. Hörst du uns zu? Im Kopf. Hier oben. Lazarus, mein Junge. Hier, mein Kopf, ist eine Waffenkammer. Starrend voll. Gewehre und Kanonen, die mit Druckerschwärze schießen. Meine Zauberwaffen. Die Vokale, Konsonanten und das Schmeicheln. Und das Drohen. Also gehst du niemals von mir weg? Nein. Du Lügner! Betrüger, Pavus. Was für ein Blödsinn, Junge. Du gehst niemals weg von mir? Ich lasse schön die anderen verrecken, wenn der Krieg kommt. Ich bin Überlebenskünstler. Darum habe ich dich ja Lazarus genannt. Herr Zimmer. Herr von Wangenheim? 6 Monate lang sitzen wir jetzt hier in Dänemark schon rum. Der Winter kommt. Berlin wird ungeduldig. Es ist zu kalt in Russland, sagt er. Mir hat er gesagt, im Sommer, wenn es warm ist, geht es los. Dann kam der Sommer. Und es war zu warm. Im Winter hat dort keiner Geld zum Heizen. Dann geht's los. Dann wird er sagen, es wäre jetzt zu kalt. Wann ist es denn mal recht? Er braucht mehr Geld. Er will eine Zeitschrift gründen gegen Lenin. Der bedroht... Nein. Nein, jetzt reicht es mir. Wahrscheinlich denkt er sich schon Namen dafür aus. Die Glocke. Ach, die Glocke, ja? Die Druckerei ist schon beauftragt. Wie bitte? Redakteure eingestellt. Verdammt! Der kriegt nicht noch was von uns in den Hals geschoben. Das ist... Erste Nummer wird im Januar gedruckt. Verdammt. Verdammt nochmal. Nein. Nein. Die Glocke. Sozialistische Halbmonatsschrift. Vorwort. Erstes Heft. Genossen, was bedroht Europa jetzt am meisten? Russland. Wer bedroht Europa jetzt am meisten, habe ich euch gefragt. Der Zar. Wer trägt die Hauptlast in dem Kampf gegen die Russen? Deutschland. Was heißt das für uns, Genossen? Dass die Sache Deutschlands die des internationalen Sozialismus ist. Und Lenin schreit: Verrat! Verräter! Nein, das ist nur Dialektik. Jeder Sozialist muss jetzt für Deutschland sein. Der deutsche Sieg im Weltkrieg ist der Sieg des Proletariats in Russland. Und ich hatte recht. Ich hatte recht. In Kopenhagen Anfang 16, ich habe es vorhergesagt. Geschichte. Ehrenes Gesetz. Der Weltmarkt. Trotzki habe ich das erklärt. Die Krise. Weltkrieg. Weltmarktkrieg. Die Marktweltkrise. Die Krisenwelt. Und Krieg der Marktwelt. Krieg dem Weltkriegsmarkt. Und Kampf. Der Todeskampf der Krisenmarktkriegswelt. Gezeichnet der Herausgeber, Chefredakteur und Gründer dieser Zeitschrift, Parvus. München, Oktober 1905, geliebte Frau. Wenn du das liest, bin ich schon unterwegs nach Osten. Die Geschichte ruft mich. Es geht los in Petersburg. Der Streik ist da, den ich vorher gesehen habe. Trotzki wird mich jetzt da brauchen. Er ist viel zu jung. Ich habe das Geld vom Küchenschrank genommen. Ich schicke dir das Doppelte zurück, wenn wir gewonnen haben, ja. Wenn du was brauchst, frag Kautsky. Sag ihm, endlich stirbt die Bestie. Verstehst du das? Die Bestie stirbt. Leb wohl. Herr Gorki, Brief erhalten. Bin jedoch schon unterwegs nach Leipzig und dann weiter nach St. Petersburg. Vielleicht sehen wir uns dort? Ich schlage vor, die Kleinigkeit wegen dem Geld, die regeln wir dann einfach nach der Revolution. Muss weiter. Gruß. Oktober 1905. Jetzt mach mal Pause, Großer. 1891. Stuttgart. Ist mal was. Was schreibst du? Sag ich nicht. Na komm schon. Nein. Clara Zetki. Der 8-Stunden-Tag? Die Kinderarbeit? Du hast scheinbar ewig nichts gegessen. Was schreibst du für Kautsky? Ich schreibe nicht für Kautsky. Ach, für wen? Für Bibi? Zottelbär, das Essen da, das hat doch irgendjemand dir bezahlt. Und das ist der, für den du schreibst. Ich schreibe für niemand. Ich schreibe für den Sozialismus. Ach, wo ist er denn? Wo kommt er denn? In Russland. Russland? Nie. Das Bauernland, in 100 Jahren nicht. Du großes Tier, mit deinen grauen Riesenaugen, sag mal, wirst du niemals satt? Von Wangenheim? Der Zimmer? Nichts. Kein Telegramm? Es ist doch der 9. Januar. Der Jahrestag von 1905, natürlich. Auf den Tag 11 Jahre her. Bestimmt kein Telegramm aus Petersburg? Nein. Er hat mir doch gesagt, zum Jahrestag geht's los. Tja. Bist du verrückt? In Leipzig. Havus. 1905. Mein alter Redaktionskollege Hänisch. Du darfst gar nicht hier sein, du bist ausgewiesen. Pavus, wenn du das gegessen hast, dann musst du weg. Wo willst du denn hin? Nach Russland? Du willst Reisegeld von mir. Nimmst du mich mit? Ich will ja kämpfen, weißt du? Mich juckt's in den Fingern, Pavus. Wer hätte gedacht, dass 1905 die Sache losgeht? Andererseits... Feigling. Die deutschen Sozialisten. Ich bin hier doch nützlicher, was meinst du? Feige Säcke. Angst vorm Sozialismus. Klar gebe ich dir Geld. Die Sozialistenangst. Mein alter Redakteur, ich leih dir was. Die Hosen voll. Die Sozialistensäcke. Sag mal, unten auf der Straße. Deutsche Hosen voll. Ist das jetzt deine neue Freundin? Mann, die sieht gut aus. Angsthase. Angsthose. Du deutscher Sack. Verdammt, die ist ja schwanger, oder? Kommt die mit nach Petersburg? Mensch, Pavus, ich beneide dich. 1905. Erinnere dich. Aufmachen, Pavus! 1905. Wie du mit Trotzki den Sowjet in Petersburg geleitet hast. Du Prachtkerl. Ich war Chef des Deputiertenrats der Arbeiter. Die Vorhänge sind zugezogen. 1905. Du hast das Schicksal von St. Petersburg in deinen Händen. Weißt du noch? Die Polizei ist überwältigt. Trotzki. Pavus! Du regierst die Stadt. Mit Trotzki habe ich die Stadt regiert. Präsident des Rats verhaftet. Du machst weiter. Wir setzten den 8-Stunden-Tag durch. Aus der Sitzung raus wird der gesamte Rat verhaftet. Du entwischst. Ich machte immer weiter. Massenstreik. Der zweite Deputiertenrat wird auch verhaftet. Und ich machte trotzdem weiter. Plan für die Verstaatlichung der Banken. Du entwischt, versteckst dich bei einer Freundin. Ich war kompromisslos. Man sucht in der ganzen Stadt nach dir. Das Spiel ist aus! Der Aufstand bricht zusammen. Polizei! Anfang April. Das Spiel ist aus. Sie sind verhaftet. Mein lieber Zimmer, nur die Ruhe. Es ist Anfang 1916. Ja, und? Das Jahr ist lang und Russland läuft nicht weg. Nur immer Russland, Russland, Russland. Sie reden wir von Deutschland, Herr Zimmer, über mich. Mein Herz schlägt deutsch. Ich bin an deutsche Wissenschaft und Lebensart gebunden. Und wenn ich für Deutschland tätig bin, dann sollte ich das doch mit voller Kraft tun, oder? Ja, natürlich. Ich bin in Kopenhagen hier nur geduldet. Russe. Wer glaubt schon einem Russen, oder? Tja. Ich muss jetzt deutscher Bürger werden. Zimmer, Sie sind doch nicht so ein blöder Bürokrat wie von Wangenheim. Sie haben mir schon die Glocke finanziert, obwohl Sie es gar nicht durften. Helfen Sie mir jetzt? Ich darf hierzu bemerken, dass da Pavus mich zum ersten Mal fragt, ob er Deutscher werden kann. Es liegt ein Brief vor. Ich suche ein Vaterland, mein lieber Kautsky. 1891. Woher kriege ich preiswert jetzt ein Vaterland? 1897 wollte er wohl Württemberger werden. Und jetzt Preuße. Er ist heimatlos. Er hat uns bisher nichts geliefert. Meine Liebe zu den Deutschen. Kein Mensch traut ihm mehr. Die Liebe war doch echt. Gerüchte, dass er deutsches Geld nimmt, sind im Umlauf. Deutsches Geld und deutsche Treue. Na, von mir aus soll er Preuße werden. Deutsche Sprache, diese Worte. Dann haben wir ein Fest in der Hand. Und er ist als Untertan noch Geisel unseres Kaisers. Kaiser, Geisel, Geld. Ich liebe das. Das Kaisergeld, das Geiselgeld, das Kaisertum, das Kaiser-Geiselgeld für meinen Sozialismus. Er ist völlig abgemagert. Er ist deprimiert, Frau Luxemburg. Er will nichts essen. Petersburg. Das ist ja Blödsinn. Parvus, der kann immer essen. Psst. Kreuzgefängnis, Einzelzelle, 1906. Leise. Gar nichts. Erst hielt er noch große Reden. Hat sich vorbereitet. Fürs Gericht? Ja, und dann haben sie die Verhandlung abgesagt. Direkt das Urteil. Nur 3 Jahre in Sibirien. Nur 3? Herr Parvus meint, es wäre ungerecht, dass Trotzki mehr bekommt als er. Ob man jetzt denken würde, er wäre hier nur ein kleines Rädchen bei dem Aufstand. Hat sich furchtbar aufgeregt. Und dann auf einmal ganz apathisch. Was ist das? Mein Buch. Sein Buch. Das war mein altes Buch. Das will ich sehen. Begrabt mich. Er wacht auf, Frau Luxemburg. Ich bin ganz vorsichtig. Begrabt mich in Odessa. Guck dir das an. Hoch auf einem Hügel, dass ich Felder sehen kann. Gedichte von Schewtschenko. Und das Meer. Total zerflattert. Gibt's ja nicht. Wenn dieses tiefe blaue Meer vom Blut der Feinde rot ist, dann erst... Dicker Parvus, du liest ja Gedichte. Dann erst fliege ich von den Hügeln und den Feldern fort, weit weg, zu Gott. Dann bete ich. Jedoch, bis der Tag des Bluts gekommen ist, ist Gott mir tot. Wann geht's denn los? Der Abtransport nach Sibirien. Moment. Begrab mich. Dann steht auf. Er kommt nach Turuhansk, Polarkreis. Sprengt die Ketten. 4.9.1906. Schon morgen. Morgen wird der Parvus deportiert. Und wässert mit dem Blut der Bestie eure Felder und die Hügel eurer Freiheit. Dann erst sollt ihr euch an mich erinnern. Dann erst sprecht den sanften guten Worten auch von mir. Auf dem Weg nach Petersburg, im Eselskarren, an dem gottverdammten, viel zu kalten Tag, November 1906. Zu Hilfe, Gorki. Ich bin abgehauen. Ich komme wieder nach St. Petersburg. Ich brauche Hilfe. All das Geld, das ich noch schulde, Gorki, ist ja im Verlag, nicht wahr? Es ist in Deutschland. Und wenn Sie es gern haben wollen, brauche ich erstmal Reisekosten. PS, noch was. Wir haben doch mal überlegt, was eigentlich mit Lenin ist. Der sitzt doch immer noch in Zürich. In Sibirien. Das wäre ein Stück für Sie gewesen, Gorki. Ich habe meinen Wächtern Schnaps spendiert in Jeniseisk. Die waren nach 2, 3 Flaschen schon K.O. Die Tiger. Ich zu Fuß. Endlose Leere. Weit und breit kein Haus. Nur Gras und Bäume. Wieder Gras. Also kommt mir doch statt Parvus eben wieder Lenin in den Kopf. Warum nicht mal die Bolschewiken ausprobieren? Ich bin ja Sozialist. Aber das heißt auch, Armut ist mir wirklich unerträglich. Gorki. Ein Grund mehr. Der Lenin sitzt in Zürich fest. Ich muss hier raus. Ich brauche eine Zugfahrkarte Richtung Deutschland. Gorki. Lenin muss da raus. Wenn Pavus noch was nützen kann, bevor wir ihn am Ende fallen lassen, dann doch als Kontakt zu Lenin. Wie lang wollen wir noch warten? Bald ist 1917. Pavus soll uns Lenin holen. Wenn ihm das gelingt, dann sagen wir, der Pavus Mohr hat seine Schuldigkeit getan. Der Pavus Mohr kann gehen. Papa? Lenin? Bist du da? Ist so dunkel. Klar, na sicher. Ich bin hier im Bett. Ich hab geträumt. Ist kein Problem von Wagenheim. Den kenne ich gut. Ich hab geträumt, du bist zurückgekommen. Und du hast einen wilden Bart gehabt. Dreck unter deinen Fingernägeln. Du hast ausgesehen wie ein Räuber, der im tiefen Wald haust. Und du hast gesagt... Das konnte ich ja nicht wissen, dass sie jemanden wie Lenin wollen. Papa, deine Augen waren rot. Deine Hände waren ganz rot. Du hast gesagt... Ich kann auch Lenin gern benutzen. Klar doch. Hilf mir. Wichtig ist nur, Lenin muss ein Werkzeug bleiben. Weil, was für eine Diktatur der Mann in Russland sonst errichten wird, das wollen sie gar nicht wissen. Lenin aus der Schweiz zu schmuggeln? Papa? Kein Problem. Es ist jetzt 1917, Januar. Ich würde mal sagen... Wovor hast du Angst? Spätestens April ist Lenin hier, in Kopenhagen. Oder Stockholm. Deine Arbeitssachen sind noch hier. Die Mama will gern, dass du sie mal holen kommst. Sie sagt, du wärst verbannt. Was ist verbannt? Sie sagt, du haust bestimmt bald wieder ab. Aber ich habe gesagt, das glaube ich nicht. Weil du gesagt hast... Revolutionäre kämpfen. Das habe ich gesagt. Mit Worten. Damit kannst du zaubern. Warum sind die Revolutionäre ja auch unbesiegbar? Darum habe ich dich ja Lazarus genannt. Du kannst nicht sterben, weil du von mir Zauberworte lernst. Partei und Krise. Zauberworte. Renegat. Revisionismus. Streik. Verräter. Menschewiken. Bolschewiken. Weiße. Rote. Chauvinist. Reaktionär. Lakai. Du Lump. Die Zauberworte. Parvus. Ruhe! Ich erkläre die Sitzung der Untersuchungskommission zur Gorki-Affäre für eröffnet. 1909. Um wie viel geht es? Zetkin. 180.000 Mark. Karl Kautsky. Die Partei macht dir jetzt den Prozess. Und was will Gorki? Wir sollen ihm die Ohren abschneiden. Da kommst du nicht mehr raus. Und was sagt Pavus? Nichts sagt er. Du hast nie Buch geführt, du hast nie etwas aufgeschrieben. Faselt von Parteiausgaben, Spesen. Wer soll das denn glauben? Er sagt, was für ihn spreche, sei die Leistung, die er in St. Petersburg vollbracht hat, 1905. Betrüger! Diese sogenannte Revolution? Du bist abgerissen und zerlumpt in Deutschland wieder aufgetaucht. Genauso halb verhungert wie im Jahre 1891. Er hat doch das Buch geschrieben über seine Flucht. Was ist denn mit den Honoraren? Decken nur den Bruchteil seiner Schulden. Er wird zur Belastung, oder? Du musst weg hier. Er bringt die Partei noch in Verruf. Er muss hier weg. Wohin? Na, weg aus Deutschland. Weiter weg. In München sitzt die erste Frau. Die füttert Kautsky durch. 2 Jahre schon. So weit, wie es geht. Die zweite Frau hast du in Petersburg gelassen. Mit dem Kind, das sie im Knast zur Welt gebracht hat. Schwein. Wo soll er hin? Das ist jetzt ganz alleine sein Problem. Du musst verschwinden. Wien. Er kann nach Wien. Nein, weiter weg. Viel weiter weg. Türkei. Konstantinopel. Sag ihm... Der Parteivorstand hält dicht, wenn er dafür sofort abhaut. Und zwar an den Bosporus. Und nie mehr wiederkommen. Ins Protokoll. Berlin? Den 1.12.1909. Pavus ist tot. Für uns. Mein guter Lenin, 4.3.17. Wir wissen, worauf es ankommt. Handeln wir. Ich kaufe Zugfahrkarten. Ich erwirke, dass Sie hier nach Stockholm fahren dürfen. Die Bedingung? Bitte ganz allein. Erwarte Antwort hier nach Kopenhagen. Pavus. Was ist los? Was haben die mit dir gemacht? Du siehst ja blass aus wie der Tod. Die haben mich aus Deutschland weggejagt. Du zitterst ja. Rosa, wie einen Hund. Sprich doch mit mir. Was ist denn? Kopenhagen, 12.03.17. Lenin, gut. Ich leg noch einen drauf. Ich hab die Deutschen eingewickelt. Diese Diplomaten fressen mir hier aus der Hand. Ich sag mal, wenn Sie ein, zwei gute Leute Ihrer Wahl im Zug mitnehmen wollen, geht das schon in Ordnung. Ja? Er bitte antworten. Pavus! Kautsky zahlt die Bahnfahrkarte. Was ist los mit dir? Was schreibst du da? Almosenempfänger. Abgefertigt wie ein Bettler. 1.04.17. Lenin. Deutschland ist bereit, Sie mit so vielen Leuten, wie Sie wollen, in den Zug zu lassen. Ihr Waggon hat Diplomatenstatus. Diese ganze Sache ist geritzt. Wir sollten uns dann aber dringend treffen, wenn Sie hier in Stockholm sind. In Ordnung? Du hast Geld. Die haben mir alles abgenommen. Ich bin Midas, Rosa. Sprich mit mir. Verjagt aus seinem Haus. Wo sind die Worte jetzt? Was schreibst du da? Ich brauche jetzt Worte. Wo sind neue Worte? Lenin, hören Sie zu. Ich weiß nicht, wo Sie gerade sind. Konstantinopel? Offenburg. Er ist in Offenburg. Sind Sie der Meinung, Lenin, dass Sie nicht mit mir verhandeln müssen? Frankfurt. Ich sag Ihnen was. Ich habe Macht. Berlin. Die Fähre. Malmö. Stockholm. Lenin ist in Stockholm. Ich brauche neue Luft, neue Worte, ein neues Land. Ich muss ans andere Ende dieses Kontinents. Die Zetkin wirft dich raus und du schreibst Briefe. Zeig mir das. Berlin, den 30. Dezember 1909. Verehrter Enver Pascha, meine Zeit in Deutschland ist vorbei. Herr Parvus? Angenehm, ich heiße Zimmer. Ich bin hier für Herrn von Wangenheim in Angelegenheiten tätig, die eine gewisse Diskretion erfordern. Sie wollten uns gern sprechen? Wie im letzten Brief vorausgesagt, ich bin die Deutschen leid. Seit 1891 trete ich der verschlafenen Partei, die hierzulande revolutionär sich nennt, in ihren deutschen Hintern. Kurz gesagt, langweilt mich das hier, Herr Enver Pascha. Darum will ich gern in der Türkei etwas bewegen. Ich kann dafür sorgen, dass mehr Waffen eingeführt werden. Deswegen hatten Sie ja angefragt. Dass Sie der Todfeind unseres Kaisers sind, weiß ich, Pavus. Was haben Sie zu bieten? Schließlich möchte ich, Herr Pascha, zu der Fragestellung nehmen, ob die jungtürkische Regierung nicht bald etwas in der Frage der Armenier tun müsste. Sie haben mich gefragt, wie ich als Sozialist, wenn ich bei Ihnen in Konstantinopel tätig würde, dazu stehe, wenn die Lösung der Armenierfrage, wie Sie schreiben, etwas drastisch ausfällt. Diesen Krieg für uns gewinnen? Wie denn, Pavus? Wie? Tscherkessen, die Georgier, Armenier, das ist doch alles kleines Mistzeug. Pavus kommt aus Deutschland, die Türkei zu retten, ja? Und kurz gesagt... Langweilt Sie das hier, Pavus? Kann ich gut verstehen. 3 Jahre hier, Türkei seit 1910. Sie sind hier reich geworden, Sie haben Banken aufgebaut. Für Krupp hier die Geschäfte angekurbelt und jetzt wollen Sie gern was Neues. 2 Millionen Mark. Empfang im Außenministerium. Das ist ein großes Rad, Pavus, das Sie da drehen wollen. Haben Sie auch das Zeug dazu? Die Frage der Armenier ist innertürkisch. Diese Frage geht mich gar nichts an, Herr Pascha. Solange ich selber keine Züge mit Armeniern beladen muss, halte ich mich da schön raus. Neue Worte. Worte eines Sozialisten. Nicht von mir. Worte, die der Sozialismus spricht. Nicht ich. Das sind nur Worte, die die Weltgeschichte spricht. Das eherne Gesetz. Nicht ich. Der Sozialismus. Das, was nur passiert, weil es passieren muss. Und niemand schuld. Nicht ich. Nicht meine Worte. Nur der Feueratem der Geschichte, der bläst mir heiß in meinen Nacken, der bläst meine Tinte aufs Papier, der flüstert: Parvus. Hey! Moment! Ich will noch mit! Anhalten! Lenin, warten Sie! Ich komme mit! Verdammt nochmal! Anhalten! Ich will mit! Ich hab diesen Zug bezahlt! Ich hab sie hier bis nach Stockholm gebracht! Das ist mein Zug! Hey! Lenin! Ich war das! Sie wissen ohne mich doch nicht mal, das läuft in Petersburg! Sie sind ja hilflos wie ein Baby! Lenin! Lenin! Lump! Verräter! Parvus, lange nicht gesehen. Was ist denn das für ein Zug? Fahr doch zur Hölle. Wo will dieser Zug denn hin? Nach Russland? Parvus. Willst du gar nicht wissen, wieso ich den ganzen Weg hierher gekommen bin? Nach Russland. Parvus! Ich bin's doch, dein alter Redakteur aus Leipzig. Russland ist verloren. Du bist 1905 bei mir vorbeigekommen und ich hab dir Geld geliehen. Weißt du das nicht mehr? Du hast diese Sache eingefädelt. Reisegeld. Nach Russland, weißt du noch? Verdammter Schieber, Parvus. Und noch mehr Geld für den Aufstand in St. Petersburg habe ich gespendet. Lump. Du Zuhälter des deutschen Imperialismus. Weil du mir gesagt hast, du gibst nächstes Jahr das Doppelte zurück. Und jetzt sagt man sich, du bist hier in Stockholm stinkreich geworden durch die Deutschen. Fährst eine dicke Limousine. Ist das die da hinten? Du Acht-Groschen-Junge Kaiser Wilhelms. Alle Achtung, Mensch. Du hast es weit gebracht. Dein Zug. Hier reden alle über dich. In Stockholm, Kopenhagen, Parvus und sein Geld. Der fährt. Hat Vorfahrt überall, wie du es wolltest. Naja, darum bin ich hergekommen. Weil ich dringend ein bisschen was gebrauchen könnte. Parvus. Damals in Stockholm. Mein Zug. Ich habe Lenin hingeschickt. Zu früh, die Bestie zu töten. Viel zu früh? Nicht reif dafür? Du hast ein großes Rad gedreht. Es war zu früh. Wir haben das große Spiel gespielt. Wir mussten doch. Es war zu früh, aber wir mussten doch. Geboren auf dem Spielfeld. Schlachtfeld der Geschichte. Spielschlacht. Russland. Schlachtspiel. Viel zu früh. Die Feldschlacht. Und ich musste doch. Ich konnte ja nicht anders. Na, mein Kleiner? 1878. In Odessa. Sitzt am Meer, so ganz allein? Ich kenn dich doch. Du bist 10 Jahre alt. Du sitzt am Meer. Du bist der kleine Helfand. Ganz allein. Dein Vater hat dich rausgeworfen, was? Gibst wieder Worte. Liest zu viel. Wie klein du warst. 10 Jahre alt. Ich habe ihn reden hören, dieser gottverdammte Junge, immer mit der Nase in den Büchern. Weißt du noch? Du sollst ihm in der Werkstatt helfen. Und jetzt hat er dir die Bücher weggenommen. Guck mal, was für ein Zufall. Gerade heute habe ich hier was zu verschenken. Liest du sowas auch? Gedichte? Es ist ein altes Buch. Mein Buch. Dein Buch. Ich weiß, total zerfleddert. Deine großen grauen Augen. In dem Buch, da stehen Gedichte drin von einem, der war ein bisschen so wie du. Die weiße Haut. Der gab auch immer wieder Worte. Totenglas. Das war mein Buch. Für mich? Ist nicht viel wert. Ich schenk's dir. Danke. Du musst nur versprechen, dass du gut drauf aufpasst, ja? Mhm. Verlier's nicht. Pavus. Ich mach's kurz. Du bietest an, dass du hier, weil wir nun die Macht errungen haben, bei uns als Minister dienst. Aber die Revolution duldet nicht, dass sie von jemand angefasst wird, der schmutzige Hände hat. Darum wird dir die Rückkehr hier nach Russland ein für allemal verboten. Revolutionärer Gruß für die Regierung, Lenin. Fettwanst. Zu viel Ehrgeiz. Dostojewski wäre würdig, dich zu porträtieren. Verräter. Du Lakai. Du bist tot. Berlin. Der Krieg ist längst vorbei. Im Jahre 1924. Pavus. Deutschland liegt am Boden. Russland ist zerstört. Ich bin der König Midas. Du bist jetzt politisch tot. Es wird schon bald der Zweite Weltkrieg kommen, wenn Europa sich jetzt weiter selbst zerstört. Mein Deutschland und mein Russland. Ich bin König Midas, aber umgekehrt. Das Gold, was ich berühre. Pavus, du stirbst. Tod. Das Gold, was ich berühre, wird zu Mist. Du hast mich nicht betrogen, Schicksal. Pavus ist jetzt tot, der Kriegsgewinner. Schicksal, Bruder, bester Freund. Die kleinen Augen liegen tief. Der riesenhafte Körper ist jetzt aufgeschwemmt und fett. Die kurzen Beine und der Rumpf ein Mehlsack. Du hast dein Wort gehalten. Du nahmst meine Hand, als ich noch klein war. In Berlin. Im Jahre 1924. Hast gesagt, du kommst mal ganz kurz raus, mein Junge. Weißt du noch? Du hast nicht gelogen, Schicksal. Treuer Freund. Ich habe nie nachgegeben. Niemals halbe Sachen. Ich war niemals satt. Geh weiter, Schicksalsbestie. Geh weiter, vorwärts. Ich bin ganz groß rausgekommen. Und jetzt sucht er jemand anders. Nie zurück. Du Bestie, Schicksal. Kein Vergeben. Kein Vergessen. Kämpfen. Schicksal. Kämpfen. Die Bestie stirbt. Von Lothar Kittstein und Hüseyin Michael Cirpici. Die Rollen und ihre Darsteller: Der junge Pavus, Thomas Leubel. Der alte Pavus, Ernst August Scheppmann. Sowie Nils André Brünnig, Katja Birkle, Matthias Buntschuh, Robert Dölle, Glenn Golz, Walter Renneisen, Janina Sachau, Susanne Wolf und Charlie Schrein. Technische Realisation: Matthias Fischenich und Sebastian Nohl. Regieassistenz: Freier Hattenberger. Regie: Hüseyin Michael Cirpici. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2017. Dramaturgie: Thomas Leutzbach.